Funk. Radio Stammtisch Solingen. Heute mit Otto Ehlert, Karl-Heinz Stamm, Frank Knoche und Jürgen Prech. Eine Diskussion zu Ereignissen in Solingen zwischen Unterland und Oberburg. Unser Thema heute: Jugendliche aus Solingen in Nicaragua. Ja, Sibylla Arians, die heute unser Gast ist, die wir hiermit herzlich begrüßen. Dann sagen wir nochmal Prost. Prost, Karl-Heinz. Prost. Wird uns heute berichten von ihrem Arbeitsaufenthalt mit Schülern in unserer Partnerstadt Chinotega in Nicaragua. Du mit mir. Lass mich noch ein bisschen fahren, bis wir das Meer sehen und ich. Du weißt, wie schön es ist, wenn wir uns morgen früh den ersten Kuss am Strand geben. Es ist schon lange dunkel draußen, die Scheiben sind angelaufen und du stehst schon. Ich kann mich kaum konzentrieren, weil du so schön aussiehst mit deinem Kopf auf meinem Schoß. Welt hinter Glas, Route gecheckt. Schwarz, so still und perfekt. Und ich bleibe wach. Ich geb auf dich ab. Die Welt hinter Glas, Route gecheckt. Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Und wir mittendrin. Und ich bring uns hin. Wir treten Sand von unseren Füßen und fahren weiter, bis wir endlich Lavendel sehen. Als Proviant haben wir Croissants, Musik und all die Bilder von gestern dabei. Komm, dreh nochmal die Kassette und wir tun so, als hätten wir sie noch nie gehört. Yeah. Ich fühl mich frei und doch zu Hause mit dir. Du bist auch so unbeschreiblich. Die Welt hinter Glas, Route gecheckt. Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Und ich bleibe wach. Ich geb auf dich ab. Die Welt hinter Glas, Route gecheckt. Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Und wir mittendrin. Und ich bring uns hin. Ging's nach mir, blieb ich mit dir hier. Und ging's nach dir, bliebst du mit mir hier. Und ging's nach mir, blieb ich mit dir hier. Und ging's nach dir, bliebst du mit mir hier. Die Welt in der Glas, die Route gecheckt. Der Himmel noch schwarz, yeah. So still und perfekt. Und ich bleibe wach. Ich geb auf dich auf. Die Welt in der Glas, die Route gecheckt. Der Himmel noch schwarz, so still. Perfekto, wir mittendrin. Und ich bring uns hin. Ja, Sibylle, schön, dass du da bist. Sage ich erstmal, wer du eigentlich bist. Kannst dich selber vorstellen, aber ich nehme schon mal vorweg, dass du Lehrerin warst. Ja. Du bist es nicht mehr seit kurzer Zeit im Seit fast anderthalb Jahren bin ich schon in Pension. Ja. Und du warst insgesamt, wenn ich dich recht verstanden habe, glaube ich, viermal mit verschiedenen Schülergruppen in Nicaragua im Verlaufe von 9 Jahren, kann das sein? Ja, seit 2004 haben wir diesen Austausch gemacht von der Gesamtschule Solingen aus, jetzt ja Alexander-Koppel-Gesamtschule, weil wir da eine Schulpartnerschaft aufgebaut haben. Und dann muss man sich natürlich auch kennenlernen, wenn man sagt, wir sind Partner, wir sind Freunde, dann gehört einfach persönliche Begegnung dazu. Und das habe ich organisiert. Wie ist denn diese Partnerschaft entstanden? Die muss ja irgendwie einen Grund gehabt haben. Ja, der Grund war einfach, dass ich als Erdkundelehrerin das ganz wichtig fand, schon immer, dass wir aus dem Klassenzimmer raus einen Schritt in die große, weite Welt tun. Dass die SchülerInnen auch was erfahren vom wirklichen Leben und nicht nur aus Büchern und aus Filmen. Ja. Und also, wurde das denn auch in etwa schon vorbereitet, dass meinetwegen schon eine Korrespondenz entstand zwischen den beiden Schulen oder zwischen den Schülern? Oder hat sich das dann hinterher erst durch das persönliche Kennenlernen ergeben? Ja, eigentlich ist die Geschichte der Schulpartnerschaft so alt wie die Geschichte der Städtefreundschaft. Schon 1985 hatten wir Kontakt zu einer Schule in Jinotega. Der ist dann aber eingeschlafen, teils aufgrund der politischen Entwicklung in Nicaragua und zum Teil auch, weil ich dann irgendwann mal mit 3 und 4 Kindern genug um die Ohren hatte. Als die Kinder aus dem Gröbsten waren, da passierte 1998, da verwüstete der Hurricane Mitch Nicaragua. Und da hatte ich die Hände wieder frei und habe gesagt, da müssen wir was machen und wir sollten direkt auch gucken, dass wir eine Schulpartnerschaft auf feste Beine stellen. Da gingen Briefkontakte voraus und natürlich auch eine Suche. Wir brauchten eine geeignete Partnerschule. Das hat insgesamt über 3 Jahre gedauert, bis wir dann die Partnerschaftsurkunden ausgetauscht haben. Ich kann mich noch gut erinnern, als die Diskussion war, machen wir so eine Städtefreundschaft. Da kam viel Kritik über die weite Entfernung, kann man doch überhaupt keine persönlichen Beziehungen aufbauen. Du hast das anders erlebt oder hast gesehen, dass das möglich ist? Ja, man muss sich ja nicht jeden Tag sehen. Das Wichtige ist ja, dass man eine Zeit lang Gelegenheit hat, auch wirklich in das Leben von dem anderen reinzugucken und da bleibt was hängen. Was schätzt du denn, wie viele Solinger bisher Jinotega besucht haben? Ganz über den Daumen. Insgesamt? Ja. Also, ich würde mal sagen 80. 80? Bestimmt. Meinst du, jetzt Schüler? Und das sind Schüler dann? Nur Schüler? Nee, nee. Also durch den Schüleraustausch mit der Gesamtschule Wupperstraße, ach, ich sage immer noch das Falsche, heißt ja inzwischen Alexander-Koppel-Gesamtschule. Da sind rund 50 Schüler. Allein dadurch? Ja, so. Mhm. Und dann gab es verschiedene Arbeitseinsätze, auch schon in den 80er Jahren, wenn ich dran denke, die Gruppen, wo der Manfred Krause dabei war, der Jürgen Boy und diverse Bomos, andere. Ja. Ja, natürlich, Jan Bomos. Vielleicht waren es auch 100, aber mehr bestimmt nicht. Persönliche Reisen und Begegnungen. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes. On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Jetzt liegt ja Nicaragua nicht gleich hier um die Ecke. Das ist ja eine Entfernung. Und ich kann mir vorstellen, so eine Reisen zu organisieren und vor allen Dingen auch, wie du sagst, mit Jugendlichen, das ist ja eine enorme Aufgabe. Wie stelle ich mir das Ganze vor? Wie wird das organisiert? Ist das eine private Sache? Ist das eine Vereinssache? Oder auch von der Schule aus geschehen? Also es war und ist eine Zusammenarbeit von Verein und Schule bzw. Schulen. Die Gesamtschule Wupperstraße hat ja eine Schulpartnerschaft mit dem Instituto La Cuculmeca in Chinotega, ein schöner Zungenbrecher. Aber wir haben als Verein auch immer Wert darauf gelegt, dass Jugendliche von anderen Schulen mitreisen konnten. Das heißt, alle weiterführenden Schulen hier in Solingen haben schon mal den einen oder anderen Schüler in der Gruppe gehabt. Ist also nicht auf eine Schule begrenzt gewesen? Nee, hauptsächlich Wupperstraße, aber wir haben immer andere mitgenommen, denn wenn es eine Städtefreundschaft sein soll, dann müssen auch viele Menschen in Solingen damit schon mal einen Kontakt gehabt haben. Ist ja klar, ne? Und wir haben in Chinotega einen Kooperationspartner, den Verein La Cuculmeca. Und über den ist dann die Organisation in Nicaragua gelaufen. Ihr seid also immer an einen bestimmten Ort in Nicaragua gefahren? Ja, nach Chinotega, in unsere Partnerstadt. Und es sind Jungen und Mädchen, denn das bringt ja dann auch noch einige organisatorische Schwierigkeiten. Ach, heutzutage nicht mehr. Begleitpersonen und so weiter und so fort. Otto, das war deiner Jugend. War da, wir waren harmlos. Ja, heutzutage. Von Lehrern, das hat mein Vater auch immer gesagt. Da sitzen sie auf den Gängen draußen und passen auf, dass da nichts passiert. Nein, überhaupt nicht. Also auch mit 17, 18 kann man ja schon sagen, das sind junge Erwachsene und die haben viel Verantwortung für das Gelingen von so einem Austausch. Und wir sind immer als Team dahin gefahren und nicht als eine von Lehrern geleitete Gruppe. Das ist Quatsch, ne? Ja. Die Jugendlichen hatten viel Mitsprache und Mitgestaltungsmöglichkeiten und haben ihre Verantwortung dann auch ernst genommen, ne? Ich sag das zu erfahren, ja. Ich sage jetzt mal ganz einfach, ganz lapidar. Seid ihr ins Blaue hingefahren oder seid ihr dahin gefahren mit einer Aufgabe vor Natürlich. Ort? Wir müssen doch was absprechen, wenn wir da gemeinsam arbeiten wollen. Meine Philosophie ist die, dass man sich am besten nahe kommt, wenn man etwas Gemeinsames tut und nicht nur Feste feiern und Besichtigungstouren fahren. Wir haben zum Beispiel einen Ballplatz gebaut in dem Dorf, wo unsere Partnerschule ist. Wir haben Aufforstungen gemacht. Wir haben an der Ökoherberge da eine Stützmauer gebaut und eine Hecke um das ganze Gelände gepflanzt. Wir haben Wandgemälde gemacht und die Schule renoviert und Toilettenneubau gemacht mit einem großen Abwassertank, der in die Erde reingegraben wurde. Also wir haben richtig unsere Muskeln anspannen müssen dafür. Ja. Und das muss man planen, weil man Werkzeug braucht, Material braucht. Das sind Projekte, die ja auch vorbereitet sein wollen. Ja. Hattet ihr dann auch einen Dolmetscher dabei? Ja, ja, ich. Nein, es gab ja auch im Zweifelsfall immer Unterstützung durch den Verein La Cuculmeca. Da sitzt ja die Rita Muckenhirn, eine gebürtige Deutsche, die aber schon lange in Nicaragua lebt und arbeitet. Und die ist seit vielen Jahren auch Repräsentantin unseres Fördervereins für die Städtefreundschaft. Die war immer zur Stelle, wenn ich mal Unterstützung brauchte. Und es gab auch immer wieder Zivildienstleistende aus Deutschland, teilweise auch aus Solingen, die dann schon ein paar Monate in Chinotega vor Ort waren, wenn ich mit den Jugendlichen kam. Und die haben uns auch viel Unterstützung gegeben, auch beim Dolmetschen zum Beispiel, ne? Zeit wieder zu kann dein Puls jetzt messen. Du hast dich nicht vergessen. Du bist jetzt wie neu geboren. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit 16, 17 Jahren in so eine für mich völlig fremde Welt gekommen wäre. Die Jugendlichen waren sicher schon mal im Ausland mit den Eltern, in Hotels und so. Aber unter diesen Bedingungen haben sie das Ausland ja noch sicher nicht erlebt. Sodass ich mir vorstellen kann, dass das für die ein ganz schöner Schock war, zu erleben, wie andere Leute da leben, ein Leben, was sie gar nicht kannten. Sag mal was dazu. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist eigentlich für alle ein regelrechter Kulturschock. Das nennt man auch so, ne? Wenn man aus den gewohnten Verhältnissen komplett rausgerissen wird. Dass das Klima ganz anders, das Essen ist ganz anders und erst recht dann die Behausungen und die Lebensumstände. Und man braucht immer eine gewisse Zeit, um sich im wahrsten Sinne des Wortes zu akklimatisieren und all das, was so anders ist, auch mal aufzunehmen, bevor man da wirklich eintauchen kann. Ihr seid ja auch bestimmt nicht in Hotels untergebracht worden. Nee, wir haben das Glück, dass unsere Partnerorganisation eine kleine Beherbergungsgeschichte da hat, weil die auch Kurse für Leute vom Land anbieten, die gar nicht mehr nach so einem Kurs abends nach Hause zurückkommen. Das ist so eine Art Jugendherberge. Und das ist wunderbar für die Gruppe, wenn wir die ersten Tage da zusammen sein können und uns auch immer kurz schließen können. Was ist denn heute gewesen? Wie hast du das erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Es ist gar nicht geplant worden, irgendwie mal in die Familien hineinzugehen und so einen Austausch zu machen. Doch, wir wollten das ja. Das war so unsere naive Vorstellung, dass man das so macht wie beim Austausch mit Gauda oder Blythe oder Nesciona. Ja, und dann führte mich bei der ersten Vorreise, die ich machte, der Schulleiter durch die Dörfer von einer Bauernfamilie zur anderen. Und ich kriegte schon mit, wie die da wohnen, ne? Ein Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, eins für die Eltern und die kleinen Kinder und das andere für die übrigen Kinder. Und auch immer meistens auch noch. Die musste auch irgendwo unter. Und dann führte er mich zu einem Gebäude, wo früher mal die Verwaltung von der Kaffeegenossenschaft drin war. Und sagte, kannst du dir vielleicht vorstellen, hier auch mit den Jugendlichen unterzukommen? Und da wusste ich genau, was er mir sagen wollte. Die Familien können meistens niemand aufnehmen. Es geht einfach nicht. Die haben keinen Platz und schämen sich teilweise auch wegen der bescheidenen Verhältnisse. Und dann waren wir sehr einverstanden mit dem Gemeinschaftsquartier. Mhm. Sowohl in der Stadt in Rinotega, als auch dann, wenn wir in dem Dorf waren, in La Fundadora, wo unsere Partnerschule steht. Das war immer auch eine Reise von einem der reichsten Länder der Welt in eins der ärmsten Länder der Welt. Ja. Ja. Wie gehen die denn mit diesem Kulturschock, den sie da erleben, um? Sie kommen in ein ganz armes Land im Prinzip. Also es ist natürlich von Mensch zu Mensch verschieden, aber dadurch, dass wir in einem sehr engen Kontakt miteinander sind und uns gemeinsam vorbereitet haben, auch gemeinsam dann die Probleme besprechen und zu lösen versuchen, hat jeder in der Gruppe so viel Unterstützung, dass da nicht das totale Abtauchen passiert. Das könnte auch passieren, dass jemand in eine Ablehnung fällt und nur noch schimpft über das Land, wo er gerade ist, oder krank wird. Auch das, ne? Was man bei Leuten hat, die oft länger da sind, zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch dann nach einer ersten Reise, die zweite Reise kann man ja schon ganz anders vorbereiten, stelle ich mir ja noch vor. Denn man hat ja dann einige Sachen erlebt. Aber ich bin ja kein Greenhorn gewesen, als ich dahin fuhr. Ich habe, bevor ich an die Schule überhaupt ging, mir die Welt angeguckt und wusste, worauf ich mich einlasse. Und insofern war ich darauf ganz gut vorbereitet und habe immer tolle Kolleginnen gehabt, die mitgefahren sind. Und ganz toll, unser Schulhausmeister, der Herr Soffel, der ist dreimal mit in Nicaragua gewesen. Und der hat ein Händchen dafür, die Leute so ein bisschen zu verwöhnen und so ein bisschen mit seinem Humor auch wieder aufzubauen. Da waren wir wirklich ein super Team bei diesen Reisen. Und wahrscheinlich hat er auch sehr viel technisches Verständnis, dass er bei den Arbeiten, die oder Projekten, die da angefasst wurden, beratend und vielleicht sogar helfend mit eingreifen konnte. Auf jeden Fall. Er ist ein Hans Dampf in allen Gassen, was Handwerk angeht. Aber selbst er hat gestaunt, wie handwerklich geschickt unsere Partner da vor Ort waren. Das war wirklich ein Miteinander und nicht so von oben herab, wir kommen jetzt und wissen, was gut und richtig ist. Nö, Quatsch, die Nicaraguaner wissen das viel besser, was unter ihren Verhältnissen richtig ist. Ne? Das war ein Geben und Nehmen. Sie hören wie an jedem vierten Sonntag im Monat ab 19.04 Uhr den Radiostammtisch Solingen. Heute haben wir als Gast Sibylle Arians, die uns berichtet von ihren mehreren Aufenthalten mit Solinger Jugendlichen von Solinger Schulen in unserer Partnerstadt Quinotega in Nicaragua. Ja, ich wollte nochmal nachhaken, weil die Sibylle sagte eben so diesen Kulturschock zwischen hier reichen und armen Land. Was lernen denn die Menschen, die Jugendlichen? Also ich kenne den Spruch von meinen Eltern, wenn ich früher nicht aufessen wollte, hat sie gesagt, du musst mal nach Indien Hunger haben, dann wirst du schon lernen, was das bedeutet und richtig essen. Kann man das irgendwie vergleichen? Ist das so? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Unsere Jugendlichen lernen das Staunen. Die kommen nach Hause aus Quinotega und freuen sich, wenn da aus der Wand ein Rohr kommt, aus dem warmes und kaltes Wasser kommt. Ja. Da freue ich mich zu Hause auch. Ja, die freuen sich, dass es einen Kühlschrank gibt und Telefon und hast du nicht gesehen. Die lernen das, was sie haben, auf ganz andere Weise zu schätzen. Ja. Nicht, dass es denen schlecht gehen würde in Nicaragua für die 4 Wochen, die wir jeweils da sind, kann man ganz gut auf diese Annehmlichkeiten verzichten. Aber das Selbstverständliche ist plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Das ist es. Ja. Denn ich weiß, ich, durch die Zeitbedingungen habe ich erfahren, was es heißt, mit ganz, ganz wenig auskommen zu müssen. Und ich bilde mir auch ein, wenn es sein müsste, ohne zu zerbrechen, auch heutzutage auf sehr viele Dinge verzichten zu können, ohne dass für mich direkt eine Welt zusammenbricht. Ja, das ist ja das Tolle, was unsere Jugendlichen sehen, dass ihre Partnerinnen und ihre Freundinnen da in Nicaragua fröhliche Menschen sind, ja, ohne all dieses an Konsumgütern, was wir hier so gewohnt sind. Ohne Computer, ohne Smartphone, ohne Fernseher. Ja, aber Moment. Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, dass die Menschen, die in einem armen Land leben, wo nicht so viel Ungleich herrscht, viel glücklicher sind, als wenn du in einem reichen Land, wo große Ungleichheit herrscht, sind. Ne? Die sind viel glücklicher, weil eben die Auswahl ist auch nicht da. Du hast nicht diese riesen Entscheidungsmöglichkeiten. Du siehst nicht Sachen, die du nicht kaufen kannst. Du siehst sie hier im Schaufenster, kannst aber nicht kaufen. Hast kein Geld dafür. Und es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Effekt, der gerade im Kontakt mit Nicaragua immer wieder deutlich geworden ist. Die haben dort ihre Freunde, ihre Familien und einen sehr intensiven Kontakt. Während wir hierzulande im Vergleich dazu vereinzelt sind, beschränkt auf einen ganz kleinen Kreis von Menschen, und wir verkriechen uns ja oft hinter der Glotze und am Computer. Wenn die Nicaraguaner zu uns kommen, dann begreifen die das manchmal nicht, wie man das aushalten kann. Zum Beispiel den ganzen Abend auf seinem Zimmer zu hocken. Die haben kein eigenes Zimmer, die teilen sich das mit ihren Geschwistern. Die sind ständig umgeben von Familie und Freunden, und deren Kulturschock geht in die Richtung: Hilfe, ich bin hier ja einsam. Ich weiß von einem Bericht, da hatte jemand aus einem Entwicklungsland eingeladen nach Deutschland und hat ihm hier so einiges gezeigt und fragte dann zum Schluss: Ja, wie hat es dir denn hier gefallen oder was ist dir denn aufgefallen? Und der Fremde sagte dann, dass so wenig Leute lachen. Aber diese Rückkopplung, wir haben jetzt gesagt, wie geht's unseren Jugendlichen, die da hinreisen? Wie geht's den Nikas, die hier hinkommen? Was machen die für Erfahrungen? Weil es gibt ja auch immer die Diskussion, ich kenne die mit Tschernobyl, den Austausch mit den Ukraine-Kindern, auch aus anderen Ländern, die kommen hier hin, leben denn in relativem Wohlstand, und dann gibt es auch die Klagen der Familien zu Hause. Sie haben jetzt den Wohlstand gesehen und können zu Hause nicht mehr fertig werden mit ihrem Leben. Gibt es das umgekehrt auch? In ganz geringem Maße, muss ich sagen. Wir haben einen jungen Mann dabei gehabt, der am liebsten hier geblieben wäre. Ja. Er ist aber zurück. Nein, für die meisten geht es gar nicht so um den materiellen Wohlstand. Die erleben unsere Gesellschaft teilweise als kalt. Oberflächlich. Oberflächlich, genau. Da ist zwar ein erstes Interesse, wo kommst du her? Nicaragua, wo ist das? Und damit hat sich das erledigt. Ne? Und die haben zum Beispiel auch unsere dunklen Seiten kennengelernt. Ich war mit denen in einem Altenheim mit der ersten Gruppe. Und die konnten es gar nicht fassen, dass die alten Menschen bei uns so abseits der Familien leben. Ne? Wir haben unsere Müllberge angeguckt. Wir haben ja auch immer Projekte gemacht, wo es darum geht, dass ein Problem überall auf der Welt auftritt, wie gerade Müll, Klimawandel, dass man aber auf unterschiedliche Weise angeht und versucht, in den Griff zu kriegen. So, die haben also auch das kennengelernt, was bei uns hinter der Fassade so ist. Ist mir ganz wichtig gewesen, damit man einen realistischen Austausch hinkriegt und nicht nur Glamour und Glitzer zeigt. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass in den Kreisen ja auch viel mehr Zeit miteinander verbracht wird. Ich erlebe das ja auch immer, wenn ich allein nur nach Griechenland komme, da ist mehr Miteinander. Und wenn ich alleine bedenke, da unten, was Hotel in Griechenland heißt, das heißt Xenosochio, das heißt übersetzt Fremdenbehälter. Ja, aber man muss das, weil die früher das Wort für Hotel kannten sie gar nicht. Sondern das wurde dann, die Fremden, die kommen in den Behälter rein, das ist das dann, weil da so viele sind. Und da ist ja auch viel mehr mit Familie, und genauso kann ich mir das vorstellen, ist das da hinten auch. Die Familie zählt da und jeder die hält zählt. Dazu, die zählt, ja, die hält ja. zusammen. Und da ist auch weniger Neid. Wir leben ja hier in der Neidgesellschaft. Weiß ich nicht. Ich will das auch nicht verherrlichen. Wir haben das auch erlebt, dass Jugendliche ihre Familie in gewisser Weise auch als beklemmend und bedrängend empfinden. Ne? Ein bisschen privater Rückzugsraum muss sein. Und das fehlt ja vielfach dort, klar. wenn man mit sieben, acht, neun Leuten in so einer Hütte lebt. Ich rede ja auch nicht von 100%. Jeder gibt es in jeder Gesellschaft. Aber trotzdem ist immer da ein mehr ein Miteinander und hier ist ja. und hier kämpft man mehr gegeneinander. Ich glaube, das kann man so verallgemeinern sagen. Ne? Ich wollte auch noch mal fragen, ihr wart 4 Wochen da. Ja. Wie groß war die Gruppe? Ja, wir waren immer 2 bis 3 bis 4 Begleitpersonen ja. und dann aber zwischen 11 und 15 Jugendliche. Mhm. Ne? Und ja gut, er brauchte ja eine gewisse Anzahl, um diese ganzen Projekte in dieser Zeit auch durchzuziehen. Ich denke mal, so eine Volleyballanlage mit Zementschaufeln und Monier-Eisenflechten, was alles dazukommt mit Jugendlichen. Ja, haben wir gemacht. Ja. Ja. Aber wovon leben die Leute denn da? Das sollte man auch mal sagen. Da, wo unsere Partnerschule ist, da ist ist Kaffeeanbaugebiet. Die leben vom Kaffeeanbau, manchmal ganz gut und manchmal, wenn die Preise niedrig sind, das ist ja bei den Weltmarktprodukten so, dann geht's schlecht. Oder die letzten Jahre war eine Kaffeekrankheit da, die Roja, da haben die viel verloren von ihrer Ernte. Das ist auch immer noch nicht ausgestanden. War die ursprüngliche Plantage, die dem Diktator Somoza gehörte, ne? Genau, oder? La Fundadora. Und die dann vergenossenschaftlich wurde? Wurde erst verstaatlicht und von den ehemaligen Arbeitern geführt, bis das dann in deren Besitz überführt wurde als Genossenschaft. Also wenn ich an Kaffee denke, dann denke ich immer an einen Mann mit einem Zylinder oder so, wie heißt der, Stetzen da, der dann auf die Kaffeeplantage kommt. Das habe ich im Fernsehen immer gesehen, der dann da an der Bohne riecht und sagt, da machen wir unsere Mischung draus. Der Kaffee-Experte. Ich will jetzt keinen Namen sagen. Ja, aber das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nicht der Fall. Und ich weiß ja auch, es gibt ja die Marken Fairtrade. Ja. Ja. Wie? Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, ja. dass jeder Kaffee. Aber hier jeder möchte ja jeder Pfund Kaffee für 2,99 haben. Nee, ich nicht. Und, ja, ich sag ja nur, es gibt ja so welche. Ja, ja, klar. Ja. Und ich auch nicht. Ich hole also auch mehr. Ich möchte einen Arabica-Kaffee und bin auch bereit, dafür mehr zu bezahlen. Dafür weiß ich aber auch, dass er vernünftig gelesen ist und dass nicht der Abfall damit drin ist. Wir sind nur 2 Lichter, die fürs selbe Feuer brennen, die gleichen Dinge lieben. Dieselben Schmerzen kennen. Wo bist du nur gewesen, all die wundervollen Jahre? Ich hab geglaubt, dass ich, um dich zu finden, die ganze Welt umfahre. Jetzt schwebst du aus dem Nichts in mein verdrehtes Leben und fühlst dich dabei an, als hätt's dich immer schon gegeben. Es scheint, in deiner Nähe gibt es weder Raum noch Zeit. Und Schwere weicht der Schwerelosigkeit. Mit dir, mit dir, mit dir fühl ich mich ultra leicht. Mit dir, mit dir, mit dir fühl ich mich ultra leicht. Zeichnest mit 2 Fingern deine Lieblingscomic-Helden in den Sternenhimmeln und auf die weit entfernten Felsen. Wir trinken Wodka-Tonic, teilen die letzte Zigarette und rennen wie besessen in den Wellen um die Wette. Ein Feuerwerk zieht in der Ferne Farben in die Nacht und du siehst zu mir rüber, als hätte ich's für dich gemacht. Mit dir, mit dir, mit dir fühl ich mich ultra leicht. Mit dir, mit dir, mit dir. Ja, die Welt des Kaffees auf der Café Finca La Fundadora, wo die Jugendlichen auch die Projekte gemacht haben. Haben Sie auch näheren Einblick in die Kaffeeproblematik gekriegt? Haben Sie vielleicht auch selber mal Kaffeepflückerarbeit gemacht? Waren Sie daran beteiligt? Oh ja, obwohl wir waren natürlich nicht zur Erntezeit da, die geht von November bis Februar, sondern wir waren in der Regenzeit dort. Wir sagen Sommer und für die ist es Winter in Nicaragua. Wir haben aber mit der Genossenschaft immer Kontakt gehabt. Wir haben da geholfen, zum Beispiel beim Jäten in einer kleinen Baumschule, wo Kaffeesträucher gezogen wurden. Mhm. Wir haben Pflanzen umgesetzt aus der Baumschule auf das Gelände, wo die Sträucher dann wachsen und groß werden durften. Wir haben das Vieh mitversorgt von den Bauern da. Das heißt, wir sind morgens um 5:30 mit denen raus aufs Feld, haben Zuckerrohr geschnitten und die Kühe damit gefüttert. Mhm. Ne? Wir haben also auch mit jeder Gruppe ein paar Tage deren Alltagsleben geteilt, neben der Arbeit an den gemeinnützigen Projekten. Ja, das finde ich eigentlich sehr schön. Und darüber hinaus, seid ihr von der Finca auch mal runtergekommen, habt ihr auch etwas mehr vom Land gesehen? Und aber vielleicht sicher. Auch von der Problematik des Landes. Aber oder? Sicher. Oder? Wir haben immer die erste Woche zum Akklimatisieren in der Stadt gehabt, wobei Stadt natürlich ganz anders ist als das, was wir hier haben. Wie viele Einwohner hatte ich in Nüttiger eigentlich? Ungefähr 60.000. Und neuerdings gibt es 2 Verkehrsampeln. Das heißt, es gibt doch Autos. So, dann sind wir 2 Wochen auf dem Land gewesen, wirklich ländlich, wo bis heute noch kein Internetempfang überall ist. Mhm. Am Anfang hatten wir noch nicht mal eine Telefonverbindung von dort. Mhm. Also in den 12 Jahren, die ich dahin fahre, hat sich schon eine Menge entwickelt. Aber immer noch sehr, sehr ursprünglich, sag ich mal. Und die letzte Woche, die haben wir uns immer belohnt für die harte körperliche Arbeit im Projekt und haben eine kleine Rundreise gemacht zu touristischen Highlights im Land. Mhm. Wir haben Weltkulturerbe Granada angefahren. Wir waren an den Stränden am Pazifik. Wir haben einen kleinen Abstecher nach Managua gemacht. Wir haben tolle Landschaften gesehen und interessante Städte auch. Also, so viel man in dieser einen Woche dann noch mitnehmen kann. Ne? Eben, 4 Wochen gehen ja wahnsinnig schnell rum. Oh ja. Aber das war jetzt eine sehr interessante Information für den Karl-Heinz, dass Kaffee an Sträuchern wächst. Der hat immer gedacht, das ist in der Erde. Das muss man... Frank, ich darf dich darauf hinweisen, dass wir in den 50er Jahren ein Kaffeegeschäft im Wald hatten. Ja, ja. Ja, ich kenne ja auch noch. Und ich habe selbst Kaffee geröstet und habe geprüft, Kaffee gelesen und alles. Da wurden ja die faulen Bohnen, musste man ja raus. Zichore hier ausgegraben. Ja. Das waren noch Zeiten. Ja. Ich weiß von Kaffee alles. Du wenn trinkst. Also, wenn ihr zurückgekommen seid, dann war das ja nicht einfach Schluss, sondern ihr habt ja auch noch eine Nachbereitung gemacht. Ne? Ja, das war ganz wichtig. War das sehr ausführlich und mit Schwerpunkten? Also, das möchte ich jetzt nicht so, so qualifizieren, sondern ich glaube, jeder Einzelne hat für sich erstmal nachgearbeitet, dadurch, dass er erzählt hat. Unsere Jugendlichen sind ja auch Multiplikatoren und indem sie ihren Freunden und Familien erzählen, was sie erlebt haben, verarbeiten sie das auch. Ja. Und ich habe eigentlich von keinem gehört, dass er das, was er da erlebt hat, schrecklich fand, sondern alle haben gesagt, ich würde sofort nochmal hin. Das war so spannend und das hat mich so verändert. Aber einigen weiß ich es auch, dass die Berufswahl davon beeinflusst wurde. Also wenn ich zum Beispiel an den Patrick denke, der hatte nach dem Abi dann ein Stipendium bei Siemens in Madrid und hat nach ein paar Semestern aufgehört, weil er sagte, ich kann das nicht, ich werde da nur dazu gedrillt, Leuten unnötiges Zeug zu verkaufen, ich will das nicht. Ne? Der macht jetzt was im Bereich Geologie, Geografie. Ne? Oder der Sebastian, der hat erst eine Banklehre gemacht und hat dann auch so geswitcht und hat Politikwissenschaften studiert, hat einige Jahre bei ATTAC im Bundesbüro in Frankfurt geholfen, hat also auch eine globalisierungskritische Sicht entwickelt. Und das gilt für fast alle. Also in irgendeiner Weise wirkt das noch heute nach. Ja, das sind Erlebnisse in einem Alter, die das ganze Leben lang anhalten. Ja, wenn man versteht. Da werden auch irgendwie Kameradschaften und Freundschaften geschlossen, die dann auch länger und ja fast das ganze Leben anhalten. Ja, man hat wirklich eine Empathie für die Leute dort und die Jugendlichen haben begriffen, dass unser Wohlstand auch auf deren Armut basiert. Mhm. Ne? Ein Pfund Kaffee in Deutschland produziert und zu deutschen Löhnen bezahlt, müsste Euro. 70 Euro das Pfund kosten. 70 ja. Euro, Karl-Heinz, da ja. kommst du mit 20 nee. Nicht aus. Ja. Ja. So, und wie kann das denn sein, dass wir das beim Aldi für 4 Euro kriegen? Ja. Da, da ist was faul. Und das haben die begriffen und möchten, dass ihre Freunde dort auch in gerechter Weise beteiligt werden an dem Wirtschaftsleben in dieser Welt. Und Kontakte werden noch jetzt über Facebook aufrechterhalten. Ach, das ist wunderbar, ja. 2004 war natürlich noch nicht viel in der Richtung möglich. Aber jetzt, über Skype, ich beobachte das auch und kriege das mit, dass auch die Nickers sich inzwischen da fit gemacht haben. Thema Handy ist ein ganz großes. Jeder, der was auf sich hält in Nicaragua, hat eher ein Handy als Markenklamotten. Ja. Und wenn Markenklamotten sind, dann sind sie gefaked. Ne? Aber das ja. Handy muss sein. Und Facebook ist ein super Medium, um auch über verschiedene Kulturen und Kontinente hinweg den Kontakt zu halten. Wenn man es richtig einsetzt, ist es sehr gut. Yes, Sir. Ja? Aber was mich noch interessieren würde, kriegen die denn auch die Spaltung der Gesellschaft in Nicaragua mit? Also es gibt ja auch dort Superreiche und ich meine, die hat ja viele politische Auseinandersetzungen. Die Sandinisten waren da, dann sind sie wieder gestürzt worden. Kriegen die das auch mit oder kriegen die nur die blanke Armut mit? Nee, die kriegen beides mit. In der Vor- und Nachbereitung sprechen wir das sehr wohl an, da haben wir auch gutes Material. Wenn wir nach San Juan del Sur fahren, dann sehen die da die Villen am Strand. Oder wenn wir die Inseln im Nicaragua-See besuchen, da gibt es die Privatinsel von der Familie Pella, die den Flor de Caña verkauft und die beiden Bierfabriken besitzt. Ja, ja ich glaube, das war eine ganz interessante Sendung heute. Sind wir schon wieder? Ja, ja wir sind da. Die Zeit ist im Flug vergangen. Schade, ich hätte noch Stunden weiter erzählt. Ja, aber trotzdem, wir haben nur die Zeit zur Verfügung. Also erstmal danke. War sehr schön, ja, war sehr informativ. Prost nochmal. Wir danken auch unserem Techniker, dem Thomas, der immer dafür sorgt, dass alle Räusperer und alle Stotterer wegkommen. Ja. Ja, Prost und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde produziert in der Studiowelle 2, dem Radiosender im städtischen Klinikum Solingen. Im Internet unter www.studiowelle.de. Und die Rastlosigkeit. sich nochmal neu zu verirren, denn jede Suche führt uns näher zu uns. Das, was wir finden, nicht kaputt reparieren, sein Fehler ist des anderen.